Hier, mein erster Anruf heute Nacht heißt Stefan und Stefan ist 49. Hallo Stefan. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Also Domian, ich rufe an. Heute Morgen habe ich meine Freundin neben mir im Bett tot gefunden. Die ist gestorben an Leberkrebs. Und ich bin wie paralysiert. Also ich habe kalt. Ich kann das alles nicht verstehen. Und sie war zu Hause, ihr habt nebeneinander geschlafen und sie ist in der Nacht verstorben. Ja, also wir sind insgesamt, ich muss dazu sagen, wie meinem Dialekt, ich bin aus der Pfalz, aus Kaiserslautern, bin nach Stuttgart gezogen. Ja. Und die hat sich ja die Diagnose schon gehabt, ich habe sie zu Hause gepflegt. Wie lange hatte sie die Diagnose? Ungefähr 7 Jahre. 7 Jahre? Ja. Und heute Morgen, wie immer, ich bin aufgestanden, bin ins Bad, danach in die Küche und wie ich dann so 5:45 ins Schlafzimmer komme, wo ich sie wecke und ich kann es nicht beschreiben, sie war so kalt, richtig schlimmer wie ein Eisschrank und da habe ich ja die Hand gegeben, die Hand war so wie Knete, wie Gummi und ich bin dann gleich vor die Tür, habe der Krankenwagen Notarzt gerufen und hatte sie die Augen verschlossen? Die Augen waren verschlossen. Ich denke also, dass sie über Nacht, wo ich selbst auch geschlafen habe, dass sie im Schlaf ist. Als du dann rausgegangen bist, um den Krankenwagen zu benachrichtigen, war dir eigentlich klar, dass sie schon tot ist? Nein. Nein. War mir nicht klar. Ich bin auch vor der Tür geblieben, wie die ganzen Leute gekommen sind von Krankenwagen, Polizei und alles. Mhm. Was hat der Notarzt denn gesagt? Was glaubte er denn, wie lange sie schon verstorben war? Also um wie viel Uhr sie vielleicht ungefähr verstorben ist? Das konnte man bis heute noch nicht sagen. Er denkt so 5-6 Stunden, also im Schlaf, wo ich auch geschlafen habe. Ging es ihr denn gestern Abend, gestern Nachmittag besonders schlecht? Eigentlich gar nicht. Die hat eigentlich ganz normalerweise sich gegeben, wie sonst auch. Gut, sie hat zum Schluss, sie wollte die Krankenhaus, keine Medikamente, die hat Pflaster bekommen. Ich glaube, Morphium-Pflaster bekommen. Aber das Morphium hat sie, es war zwar stark, aber nicht so stark, dass sie geistig nicht wusste, was war viel Morphium. Aber sie war so schwer erkrankt, dass der Tod schon zu erwarten war, bald. Ja. Kann man das sagen? Also es gab keine Therapiemöglichkeiten mehr, es war alles getan, was zu tun möglich war. Das ist alles, ich weiß nicht, wie die Fachleute sagen, austherapiert, glaube ich, oder? Mhm. Ja, so sagt man das. Wie lange war sie denn jetzt zu Hause? Wie lange pflegst du sie schon? Also ich kenne sie seit 11 Jahren. Wir waren also verlobt und seit 4 Jahren pflege ich sie zu Hause. Ach so, sie war in dieser Zeit, in diesen 4 Jahren gar nicht im Krankenhaus? Nichts mehr, wollte nicht mehr. Und ich habe dann eine Teilzeitstelle als Arbeit gehabt. Und es ist alles so schnell gegangen. Und ich fühle mich, weiß nicht, wie man dazu sagt, paralysiert. So wie wenn ich schwebe oder sitze oder stehe oder schwebe. Der Notarzt dann hat heute Morgen den Tod deiner Partnerin festgestellt. In der Wohnung? Ja, also im Schlafzimmer, wo sie im Bett liegt. Das heißt, die haben deine Partnerin gar nicht mitgenommen? Die haben sie nicht mehr mitgenommen. Die wussten wahrscheinlich, die Ärzte oder Rotes Kreuz, dass, ja gut, mitgenommen hat sie dann der Bestatter. Wie lange war sie denn dann noch bei dir in der Wohnung heute Morgen? Ich war von heute Morgen, Moment, ich bin um 5:30 aufgestanden, 5:45, bis um 8:30, 9. Die Krankenwagen kommen mit Arzt, dann ist die Polizei gekommen, dann ist die Kriminalpolizei gekommen, dann haben sie sie halt mit dem Auto, also mit dem Leichenwagen weggefahren. Ja. Warst du denn, da waren ja dann viele Leute, das ist ja auch dann normal in solchen Fällen. Warst du denn noch auch alleine mit ihr eine Weile oder waren immer Leute in der Wohnung? Es war niemand in der Wohnung, außer den Hilfskräften und Ärzte und Kram. Ich bin ja drin in die Wohnung und ich versuche noch in Gedanke, ich hätte die Möglichkeit gerade sie noch in der Wohnung zu lassen für, ich weiß nicht, gibt es jetzt hier ein paar Stunden für persönlich Abschied zu nehmen, aber nicht. Wolltest du nicht? Ich wollte es, aber ich konnte es nicht. Jetzt war sie ja so schwer erkrankt. Das heißt, der Tod war zu erwarten. Über kurz oder lang. Über kurz oder lang. Hat sie denn in den letzten Wochen oder Monaten sehr gelitten? Du hast gerade etwas von einem Morphiumpflaster erzählt, das heißt, sie hat ja starke Schmerzen gehabt. Hat sie sehr gelitten? Es war ein im Großen und Ganzen ein Auf und ein Ab. Lippe und Kram. Mehr noch zwischendrin. Durch ihre Krankheit darf man eigentlich jetzt ganz sagen, wir haben auch noch schlechte Kämme in der Karte. Aber sie war stilleweise geistig mal abwesend, dann war sie dabei, sich durch das Morphium. Wie alt ist deine Partnerin geworden, Stefan? 47, ich bin 49. Sie ist 40 geworden? 47. Habt ihr euch denn über diesen Fall, der dann ja zu erwarten war, dass der Tod bald eintritt, habt ihr euch darüber unterhalten in den letzten Zeiten mal? Ja, sehr oft haben wir uns darüber unterhalten. Sie hat immer zu mir gesagt, egal wo sie hingeht, wenn sie sich irgendwann verabschiedet, sie hat immer Lieblingslied gehabt, Time to Say Goodbye. Sie hat immer gesagt, egal wo ich bin bei dir. Und irgendwann sehen wir uns, hat sie immer gesagt. Was sie damit gemeint hat, das wusste ich und ich denke, ich hoffe, ich glaube daran. Ja. Heißt das, dass sie gar nicht so große Angst vor dem Sterben hatte? Die hatte Angst vor dem Sterben, denke ich ja, aber nach all den Monaten und Jahren hat sie sich damit abgefunden oder befasst. Und wir haben oft darüber gesprochen, über den Tod. Und glaubst du, dass deine Freundin, deine Frau weiterlebt? In mir auf jeden Fall. In mir auf jeden Fall. Und ich hoffe auch, wenn sie mich jetzt vom Himmel sieht, dass ich auch in ihr weiterlebe. Hat sie einen Wunsch geäußert, wie du dann weiterleben sollst, wenn sie mal nicht mehr da ist? Sie hat immer gesagt, ganz normal weiterlebe, wie jetzt auch. Und sie sagt, wenn sie mal nicht mehr wäre oder ist, und ich irgendwann wieder jemand Weibliches kennenlernen sollte. Wie soll ich mich da ausdrücken? Gerade wenn du heute oder morgen wieder die Liebe findest, vergiss mich zwar nicht, aber lebe dein Leben und wir sehen uns, sagt sie immer im Himmel und vergesse. Das ist ja toll, dass sie das so gesagt hat. Das ist ja sehr groß. Sehr schön, dass sie das gesagt hat. Aber die Leere, die man sich spürt, der Schmerz, der ist unbeschreiblich. Der ist wie kalt und warm, wie heiß und wie wenn jemand mit der Nadel die stecht. Also. Habt ihr Kinder? Zwei Stück. Immer 19 Sohn und einmal Tochter von 16. Das sind aber nicht eure gemeinsamen Kinder? Das sind unsere gemeinsamen. Das sind eure gemeinsamen Kinder. Ah, ja, wir sind jetzt derzeit bei der Oma und Opa. Und das heißt, insgesamt, wie lange habt ihr euch gekannt? So von ganz erstes Kennenlernen bis. Knapp 20 Jahre, 19 Jahre. Das ist natürlich eine sehr lange Zeit. Was sagen die Kinder? Kann ich denn leider nicht sagen, weil ich habe heute Zeit, heute Morgen bis jetzt habe ich noch keinen Kontakt zu, ne, weil die sind wahrscheinlich irgendwie geschockt oder was. Ich hatte sehr die Kraft, mit denen zu reden. Ja, aber sie wissen Bescheid. Natürlich. Wer hat es ihnen gesagt? Ja, gut, es war Oma, Opa und so weiter und so fort. Was hast du denn dann heute den ganzen Tag über gemacht, nachdem deine Frau dann aus der Wohnung geholt? Zu Hause, Kaffee getrunken, eine Zigarette oder Anna, was sowieso nicht gesund ist. Also, wohl telefoniere, denn anrufe als Freund, aber dann hast du es besser nicht, weil. Das heißt, du warst alleine und hast mit niemandem gesprochen? So gut wie alleine, ja. Mich wundert das. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Kindern? Das ist sehr, sehr lieb und gut, sehr, sehr ausgeprägt und gut, aber ich denke, ich kann jetzt nicht mit meiner Trauer oder wie man es auch immer nennt, jetzt mal Kinder noch mitbelasten, die haben selbst Trauer, sind aber in, na, wie soll ich sagen, in guter Obhut bei der Oma, Opa und ein sehr, sehr lieber Mensch. Wohnen die denn weit von dir entfernt, die Kinder? Die wohnen 50 Kilometer und 15 Kilometer ungefähr. Ich glaube, Stefan, dass du deine Kinder mit deiner Trauer nicht belastest. So wenig, wie die Kinder dich mit ihrer Trauer belasten würden. Deswegen habe ich heute mit denen noch nicht telefoniert. Ja, ich glaube, dass man als Familie dann schon zusammenrücken sollte und auch sprechen sollte. Das hilft. Es ist deine Frau, es ist ihre Mutter gewesen. Und das ist gut, wenn man dann einfach gemeinsam zusammen ist, auch zusammen weint und auch zusammen verzweifelt ist. Es ist einfach besser, als wenn man das alleine für sich alles regelt. Dominik, ich hoffe nur, was jetzt nicht so wichtig ist, aber dass du mich verstehst, weil ich bin normal ein Pfälzer aus Kaiserslautern und wie gesagt, wohne schon fast 20 Jahre in Stuttgart. Aber jetzt, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil jetzt ist es ist bald 2 Uhr und ob ich schlafen kann oder schlafen, ich... Also ich verstehe das und alle, die uns zuhören, verstehen das, dass du außer dir bist. Wenn man so etwas erlebt hat, ist das ein Schock, eine Schocksituation, in der du jetzt auch noch stehst. Ich fände es auch völlig legitim, wenn du sowas zu Hause hast, wenn du dir eine Schlaftablette nehmen würdest zum Einschlafen, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Tablette und Alkohol habe ich eigentlich nicht. Ich versuche immer. Ja, aber Chemie, Tablette. Ja, finde ich okay, aber in so einer Situation kann man das mal machen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das würde dir jeder Arzt auch sagen. Und morgen würde ich an deiner Stelle schon die Kinder mal besuchen und mit denen mal reden. Es gibt ja viel zu erledigen jetzt und zu regeln. Das ist sowieso morgen Vormittag, morgen kurz Nachmittag. Das ist sowieso, das hätte ich so und so gemacht. Genau, ihr müsst ja jetzt auch entscheiden, wann. Wie die Beerdigung ablaufen soll, alle Einzelheiten. Das wird dann alles besprochen. Hatte denn deine Frau im speziellen Wunsch, wie sie beerdigt werden möchte? Also sie hat eigentlich darüber nie gesprochen. Die hat immer nur gesagt, ich bin in deinem Herzen und ich hoffe, du bist in meinem Herzen. Stefan, jetzt sackt die Leitung völlig ab. Ich möchte dir von meiner Seite aus mein tiefes Mitleid aussprechen. Und alle Menschen haben Verständnis für deine Situation, auch deinen Zustand, wie du ihn jetzt geschildert hast. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Kraft für die nächste Zeit. Domian, darf ich über das Telefon, über das Fernsehen noch jemand ganz persönlich danken? Ja, das darfst du. Das wünsche ich und den Dank spreche ich ganz, ganz mit Schmerz, aber mit Liebe und Freude aus. Meiner Mama, der Irene, die war immer für mich da und für uns. Das tut mir auch. Ich bedanke mich bei dir für den Tipp. Ja. Ich denke, wenn gar nichts mehr geht, ich werde es halt die Woche bringen. Dann muss ich halt zum Psychiater. Genau. Aber ich biete dir jetzt mal noch an, Stefan, damit du nicht so alleine bist, dass meine Psychologin dich jetzt nochmal zurückruft, dann kriegt ihr vielleicht auch eine bessere Leitung, wenn ihr euch neu anwählt. Ich möchte heute Abend mit einer Psychologin oder Psychologin immer reden. Okay. Ich habe keinen Gedanken mehr, um mich zu unterhalten. Okay, war nur ein Angebot. Dann wünsche ich dir von Herzen viel Kraft. Von Herzen viel Kraft für dich, deine Familie und von Herzen alles Gute. Und all den Menschen, der ganz, ganz Deutsche auf der Welt, die Probleme haben, vielleicht, ja gut, was gibt es Schlimmeres, das mal. Mein Schatz gestorben ist. All die Probleme. Ich denke, ich versuche immer positiv zu denken. Leider zur Zeit kann ich es nicht, aber. Das ist auch völlig normal. Im Moment muss das auch nicht so sein. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mal, Stefan. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer, und hier ist die Christiane, und die Christiane ist 29. Hallo Christiane. Hallo. Hallo Christiane. Oh, bin ich echt jetzt mal drin? Boah, ist ja Hammer. Ja. Und was geht es denn bei dir? Ja, bei mir, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz betrübt, was ich gerade gehört habe. Bei mir geht es natürlich um nicht so ganz fragwürdige Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was ich gerade gehört habe, macht mich ganz traurig und ich finde es ganz, ganz hammermäßig, was der Mann vor mir durchmachen muss. Mhm. Ich glaube, das sehen wir alle so und da sprichst du in unser aller Namen. Ja. Aber dennoch hast du dich ja auch gemeldet und mit einem Anliegen und das ist auch sehr wichtig. Deswegen würde ich vorschlagen, leg mal einfach los. Ja, was heißt es wichtig? Es ist so, ich stehe sozusagen zwischen zwei Männern, wenn man so will. Mhm. Der eine hört zu, der andere weiß gar nicht, was hier eigentlich losgeht. Ah, jetzt klär uns mal ein bisschen näher auf. Ja, der eine, der zuhört, das ist der, der momentan mit mir eine Fernbeziehung führt. Wie lange schon? Seit, ich sag mal so, am 28. Oktober ist es ein Jahr. Mhm, mhm. Fernbeziehung, wie weit seid ihr entfernt? Wir sind von Dresden, Hannover bestimmt 500-600 Kilometer entfernt. So in etwa ist das der Fall. Ja, ja, von Dresden, Herford meine ich eigentlich. Ja. Sind wir 500-600 Kilometer entfernt. So, der junge Mann hört uns auch heute Abend zu. Ja, der hört uns auch zu. Ja. Ist auch über alles im Bilde und der weiß auch alles, was ich gerade sagen will. So, jetzt bin ich gespannt. Was ist mit dem anderen Mann? Ja, der andere Mann ist der Kindsvater meines Kindes, der meine erste große Liebe ist. Und ja, ein bisschen ein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie alt ist denn dein Kind? Mein Kind wird im Januar 11 Jahre alt. Mhm. Und wie lange bist du von dem Kindsvater getrennt? 10. Dann sagen wir mal im August 9 Jahre. 9 Jahre, so lange? Mhm. Ja, und was hat es nun mit diesem Mann auf sich, von dem du seit 9 Jahren getrennt bist? Da könnte man doch sagen, die Sache, die ist längst zu den Akten gelegt. Nee, leider nicht. Warum nicht? Nein, weil das meine erste große Liebe ist. Das ist ja mal keine Begründung. Ja, und er war für mich der Ein und Alles, wo andere Menschen mich aufgegeben haben. Meine Familie hat mich aufgegeben, das Heim hat mich aufgegeben und deswegen war er mein Ein und Alles. Warum haben die alle dich denn aufgegeben? Was hast du denn gemacht? Ich weiß es nicht, was ich gemacht habe. Ich weiß nur, der Kindsvater meines Kindes und ich, wir haben ein Kind gezeugt während des Heimaufenthaltes und wir waren plötzlich ganz böse und ganz widerliche Menschen, weil wir ein Kind gezeugt haben, was innerhalb des Heimaufenthaltes stattgefunden hat. Du warst in, was war das für ein Heim? Es war ein katholisches Heim. Ein Kinderheim oder was? Ja, sozusagen. Aber da warst du doch auch schon... Also als ich mit meinem damaligen Freund das Kind gezeugt habe, war ich 17. Ja genau, das hatte ich gerade auch so überschlagen. Und genau. Da warst du noch in dem Heim und da war großer Skandal, dass du schwanger wurdest. Genau, genau. Ja. Und es ist auch ganz, ganz, ganz, ganz skandalös gewesen, dass ich mit einem anderen vom Heim ein Kind gezeugt habe und das war auch ganz skandalös. Wir haben Schande über das Heim gebracht und Kader Hopsasa. Also der war auch, wo lebte auch in diesem Heim, das war auch ein Jugendlicher. Genau, genau, genau. Kein Lehrer. Ein Lehrer nicht, nein. Er war ein Jugendlicher. Ein Jugendlicher, genau. Hm? Wieso habt ihr euch dann getrennt voneinander vor 9 Jahren? Ja, wir haben uns getrennt vor 9 Jahren einfach deswegen. Ich bin mit 18 Mutter geworden. Heute bin ich 28. Es waren ganz mysteriöse, ganz spektakuläre Umstände und wir haben das Heim sowieso schon in ganz blöden Verruf gebracht und irgendwann haben wir uns getrennt. Warum? Weil wir gedacht haben, wir haben eh keine Chance. Sozusagen. Aber ihr hättet doch dann, ihr wart doch wahrscheinlich ja nicht mehr lange in dem Heim, da hättet ihr doch zueinander kommen können. Nee, das Problem war, dass er mir fremdgegangen ist. Ach so, ja. Gut. Also oder auch nicht gut. Hattet ihr denn dann im Laufe der Jahre viel Kontakt miteinander, zum Beispiel bedingt durch das Kind? Ja, unter anderem. Das Kind kam dann in Pflegefamilie und wir hatten doch schon zwischendurch ein inniges Verhältnis, aber mal gestört war und aber mal auch nicht. So, und wie ist das Verhältnis zu dem Kindsvater heute? Heute ist das Verhältnis sehr gut. Ich verstehe mich mit dem Kindsvater wirklich sehr gut. Mhm. vor einem halben Jahr hätte ich ihm auch wirklich jede Chance gegeben, mit mir nochmal wieder eine Beziehung einzugehen. Aber in den letzten Monaten hat er mich mir gegenüber so respektlos verhalten. Ich habe ja eigentlich auch einen anderen Freund noch sozusagen, der auch gerade zuhört. Von dem wir gerade gesprochen haben, die Fernbeziehung. Ja, genau. Mhm. Ist denn der Kindsvater in festen Händen? Nein, ist Nein. er jetzt nicht mehr. Hat er denn auch noch Interesse an einer Beziehung zu dir? Ja, hat er. Dann verstehe ich das nicht. Wie können denn dann 9 Jahre vergehen? Warum habt ihr das denn nicht längst nochmal versucht? Weil wir ganz große Angst haben. Vor wem und vor was? Riesig große Angst. Wir haben eigentlich im Prinzip riesig große Angst vor dem und vor das, was uns passieren könnte, weil uns in der Vergangenheit so viel und so viel und so viel und so viel dazwischen kam. Was könnte euch denn passieren? Ihr seid erwachsene Menschen. Also das Erste, was uns dazwischen kommen könnte, wäre, der Kindsvater hat seit 1 bis 3 Jahren noch 1 und 2 andere Söhne. Mhm. Nochmal die Frage, dein Kind lebt aber heute bei dir? Nee, es lebt bei Pflegeeltern. Es lebt nach wie vor bei Pflegeeltern. Aha, ich dachte, es wäre dann wieder zurückgekommen. Nee, leider nicht. Der Kindsvater hat noch andere Kinder. Okay, das ist ja auch kein Grund, deswegen ihr nicht zusammenkommen könntet. Doch, ist es wohl, weil wir haben uns doch schon sehr ausgelebt, wobei der Kindsvater doch schon ein heges Interesse an mir hegt. Aber er ist in meines Erachtens nach sehr... Wie soll ich sagen? Ja, sehr, sehr, sehr unbehagen. Das heißt, sobald es mal nicht läuft, mit einer seiner... Wie alt sind denn die Söhne? Die Söhne sind 1 und 3 Jahre alt, so viel ich weiß. Und die leben wo? Lügen. Wie bitte? Und die leben bei ihm? Nee, nicht bei ihm, sondern bei der Mutter. So, dann verstehe ich es nicht, warum ihr nicht zusammenkommen könnt. Verstehe ich nicht. Wie viele Beziehungen laufen so, wo jemand mit jemand anderem ein Kind hat und das geht? Ja, das verstehe ich auch nicht. Und das ist ja das, was ich noch ein bisschen herausfinden möchte, was ihn daran hindert, wenn er doch so ein heges Interesse an mir... Aber hör mal, wir reden ja nicht über eine Zeit von einem Jahr, was hinter uns liegt. Nee, hinter uns liegen 9 Jahre. Hinter dir liegen 9 Jahre. Mhm. Wenn man in 9 Jahren nicht den Dreh gekriegt hat, zueinander zu kommen, würde ich fast sagen, dann war es das auch. Vergiss es. Ja. Das würde mich dann anstelle von deinem Freund, deiner Fernbeziehung, würde mich auch nerven, wenn da immer noch der Ex rumspuken würde, wie ein Phantom. Das ist richtig. So, dann müsstest du irgendwann auch mal Tacheles reden und sagen, also entweder mache ich jetzt wirklich einen Strich unter die Vergangenheit. Habe ich auch gemacht. Aber es ist ja nicht richtig gelungen. Nee, habe ich gemacht. Ich habe Tacheles gesprochen mit meinem Ex und ich habe Tacheles gesprochen mit meinem jetzigen Freund. Und beide sind nicht bereit, ihr Umfeld zu verlassen, um bei mir zu sein wollen. Was hast du denn zu dem Kindsvater gesagt, Tacheles? Ich habe gesagt, pass auf, hör mal zu, so geht das nicht. Ich kann verstehen, wenn du Gefühle für mich hegst und so weiter und so fort, aber das geht so nicht. Hm. Dafür musst du mir erst mal was beweisen. Mhm. Kann ich einfach so an die Tür klingeln und sagen, hallo, da bin ich, das geht nicht. Mhm. Das hat er vielleicht vor 10 Jahren machen können, aber heute geht das nicht. Heute bin ich ein bisschen weiter als früher. Okay, und da hat er reagiert und hat gesagt, nee, das kann ich nicht. Genau, er hängt noch an der Freundin seines Kindes. Okay, Fall erledigt. Genau. Und die Fernbeziehung? Die Fernbeziehung sagt, hallo, ich habe noch ein Kind in meiner jetzigen Umgebung. Mhm. Ich will meine jetzige Umgebung auch nicht aufgeben. Und aber ich möchte gerne, wenn du eine andere Beziehung hast, mit dir keinen Kontakt verlieren. Also wenn du eine andere Beziehung hast, möchte er den Kontakt nicht verlieren. Also das heißt, wenn du zu deinem Ex zurückgehst, will er noch Kontakt mit dir haben. Ja, nee. Meine jetzige Beziehung möchte gerne generell Kontakt zu mir haben, egal was passiert. So, also ich finde, nach dem, was du erzählt hast, sind diese Geschichten mit dem Ex, das sind olle Kamellen. Ja, das ist mir schon klar. Und das habe ich ja auch gerade gesagt. Ja, die dich durch dein ganzes Leben jetzt seit 10 Jahren ziehen und nun ist auch mal gut. Und wenn die Fernbeziehung Dresden, Hannover, wenn die Fernbeziehung nicht sofort jetzt zu dir ziehen kann, kann man das ja auch noch verstehen. Dann, das läuft ja mal gerade erst ein Jahr, dann könnte man ja erstmal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht ergeben sich in der nächsten Zeit neue Konstellationen. Vielleicht wäre es für ihn auch ein Signal, wenn er wirklich merkt, du hast dich von deinem Kindsvater, von dem Ex, wirklich verabschiedet. Nee. Nee? Also erstes Mal wird es nicht funktionieren, wenn ich sage, ich habe mich von dem Kindsvater getrennt. Das wird nicht funktionieren. Und zweitens wird es nicht funktionieren, wenn ich zu ihm sage, hör mal zu, ich bin für dich offen. Es stehen dir alle Türen offen. Das funktioniert nicht. Das habe ich ja alles schon probiert. Okay, dann sind vielleicht beide nicht das Richtige für dich. Und das habe ich auch gesagt. Wenn ihr beiden nicht endlich mal aufhört, suche ich mir einen ganz anderen, so. Und ihr seid beide passiert. So, das ist doch ein Wort, Christiane. Ja. So möchte ich dich sprechen hören. Und das habe ich auch zu beiden schon gesagt. Aber im Ernst, ich glaube, das ist die richtige Richtung. Ja. Und mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Das ist ja ein komplizierter, verwobener Fall. Dann musst du mal sehen, wo ich bleibe. Genau, dann musst du eine Position für dein Leben setzen und entsprechend dann dich verhalten. Ja, jetzt muss ich auch. Jetzt müssen wir Schluss machen, wir schon eine ganze Weile reden. Aber ich glaube, es ist alles gesagt. Also meine Meinung ist, du musst es so für dich klar entscheiden und die Konsequenzen dann auch daraus ziehen. Muss ich auch, ja. Sehe ich auch so. Im Endeffekt sehe ich das genauso, wenn beide sich nicht endlich mal entscheiden, so. Ja. Christiane, wünsche ich dir entscheidungsstarke Männer an deiner Seite. Danke. Alles Gute wünsche ich. Noch angenehme Nacht. Danke. Und ich wünsche dir ganz viele tolle Leute und mach deine Sendung weiter und es ist alles gut, so wie du es machst. Dankeschön, sehr nett von dir. Danke auch. Christiane, tschüss. 0800 220 50 50. Peter ist hier. Peter ist 35. Guten Morgen, Peter. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Peter. Dein Thema. Ja, mein Thema. Meine Freundin hatte heute abgetrieben und gleichzeitig unsere Beziehung beendet. Also, fangen wir mal vorne an. Wie lange seid ihr zusammen? 7 Monate. 7 Monate. Ist zwar noch nicht so lange, aber... Nö, ist noch nicht so lange. Sie ist schwanger von dir geworden, aus Versehen? Ja, an jeden Fall. Ja. Und wer hat sich für die Abtreibung entschieden? Wir beide. Ihr beide? Also du wolltest das auch? Ja, also für mich passt davon nicht. Ich hätte lieber noch 2 Jahre warten können. Ja, so jung bist du ja auch nicht mehr. Naja, klar, aber wir wurden auch getrennt und wir wollten auch erstmal im Urlaub und. Also es stand noch einiges im Raum, was wir vorhatten. Ja, komisches Argument. Urlaub ist wichtiger als Kind. Ja, nein, auch wegen den Wohnungen und wir wollten jetzt nächstes Jahr uns zusammen Motorrad kaufen und ja, irgendwie hat es nicht gepasst. Also ich hätte gerne noch 2 Jahre gewartet. Aber dann seid ihr auch nicht pfiffig genug, gut zu verhüten, dass nichts passiert. Ja, da waren wir zu dumm zu. Ja, sehe ich auch so. Hast du sie bedrängt, dass sie abtreiben soll? Nein, bei dem Beratungsgespräch, da wurden wir beide ja befragt. Sie war zuerst 50-50. Und dann hat sie umgeschwenkt nach 75-25 zum Wegmachen und ich war 6-4 dagegen. Also ich habe sie jetzt nicht bedrängt. Hm. Wie hätte sie sich entschieden, wenn du gesagt hättest, ach, egal, komm, wir freuen uns auf das Kind? Weiß ich nicht. Weil sie hat auch einige Argumente gebracht, ja, mit dem Schwindel und dann Gewichtszunahme. Sie raucht auch, ich rauche auch. Da wollte ich jetzt nicht aufhören und ja, ich weiß nicht. Also, mein Gott, was sind das für Argumente? Urlaub, ich will nicht aufhören zu rauchen und lieber Gott nochmal. Ja, was für ein Ego-Trip fahrt ihr denn da? Ja, ich muss wohl sagen, ich habe jetzt schon eine Tochter, die ist 3,5. Ja, ist ja egal. Ja, klar. Jetzt hat sie Schluss gemacht. Sie hat heute abgetrieben und hat Schluss gemacht. Naja, ich wollte heute Nachmittag zu ihr mit ihr sprechen und am besten gucken. Ja, da ist es eskaliert und wollte, dass ich sofort die Wohnung verlasse, mir mein Zeug mitnehme. Ja, und ich habe natürlich das Gespräch gesucht. Ja, dann hat sie die Polizei gerufen. Oh. Ja. Oh, das war gleich dann harte Schiene. Sie hat nichts begründet, warum? Ja, sie meinte, sie hätte es abgetrieben und jetzt könnte sie auch die Beziehung so nicht weiterführen. Also sie käme, weiß ich nicht. Ja, aber das wird... Warum kann sie die Beziehung nicht weiterführen, wenn sie abgetrieben hat? Genau, das verstehe ich auch nicht. Das ergibt für mich keinen Sinn. Es gibt für mich insofern einen Sinn, würde ich jetzt sofort interpretieren, dass sie sich doch durch dich unter Druck gesetzt gefühlt hat und wegen deines Drucks hat abgetrieben und jetzt ist für sie eine Welt zusammengebrochen und sie sauer, traurig, zornig ist. Würde ich jetzt als Außenstehender im ersten Moment so deuten, vielleicht liege ich da falsch. Ja, ich muss jetzt wohl dazu sagen, jetzt von dem Beratungsgespräch bis zum Abtreibungstermin, da verging eine Woche. Mhm. Und sie hatte alles in die Wege geleitet. Also das Beratungsgespräch und den Frauenarzt aufgesucht, der das dann vollzieht. Mhm. Da hat sie ja schon. Also da habe ich sie jetzt nicht irgendwie beeinflusst oder zu hingedrängt. Ja, ich muss auch hinzusagen, selbst wenn du sie sehr bedrängt hättest, wie alt ist sie? Sie ist 35. 35, sie ist eine erwachsene Frau, sie hätte sich ja auch nicht bedrängen lassen. Sie hätte ja sagen können, pass mal auf, ich schieße dich in den Wind, aber ich will das Kind haben. Ja. Also das muss man ja auch hinzusagen. Sie ist ein erwachsener Mensch und sie hat mitentschieden. Genau. Aber hältst du es denn für möglich, dass es wirklich daraus resultiert, dass sie doch sehr, egal jetzt wie die Konstellationen sind, aber unglücklich ist aufgrund der Tatsache, dass sie abgetrieben hat? Unglücklich bestimmt. Und dann irrational oder teilrational dir die Schuld zuschiebt. Ja, das Gefühl habe ich auch. Also sie sucht jetzt einen Sündenbock. Und der soll ich wahrscheinlich sein. Ja, das wird sie jetzt so für sich erstmal sehen, ja, das glaube ich auch. Mhm. Aber dann war eure Beziehung aber wirklich auch nicht so dolle und so intensiv und so tief, wenn das hier schon so merkwürdig alles eskaliert ist. Ja, die 7 Monate, die waren schon sehr intensiv. Also wir haben uns super, super gut verstanden. Wir hatten auch nie Krach. Also wir haben uns echt, aber man sieht immer die Qualität einer Beziehung oder einer Freundschaft in ernsten Situationen. Mhm. Vielleicht habt ihr es gut gehabt und habt viel Spaß gehabt miteinander und dann klappt das natürlich. Das hat sie ja letzte Woche auch noch gesagt. Sag ich, das wird eine schwierige Zeit, aber wie stehen wir dann zusammen durch? Mhm. Ja. Aber dass sie gleich die Polizei ruft, ist natürlich wirklich starker Tobak. Ja, ich hab erst gemeint, sie macht einen Scherz. Mhm. Und 2 Minuten später stand dann die Polizei vor der Tür. Und wie ging das dann aus? Ja, die Polizei wollte wissen, was los ist. Und ich bin der Freund. Die Freundin hat abgetrieben und ich versuche jetzt hier das Gespräch. Ja, und sie hat dann drauf gedrängt, dass ich die Wohnung halt verlasse. Mhm. Aber sie hat nicht dir unterstellt, du hättest sie geschlagen? Nein, da ist auch nicht vorgefallen. Würde ich auch nicht tun. Ja, jetzt heißt es für dich erstmal abwarten, würde ich sagen. Mehr kannst du nicht machen. War ein blödes Gefühl, ne? Ja, aber ich finde aber auch, muss ich nochmal sagen, auch deine und eure Entscheidung merkwürdig. Ich finde, gerade vor allen Dingen in diesem Alter, Mensch Peter, du bist schon Vater. Du vögelst rum und dann musst du auch die Konsequenzen tragen. Und nicht an deinen Urlaub und an die Wohnung denken. Ah, ja, klar. Ich meine, das ist natürlich ein finanzieller Aspekt. Ja, ne? Klar. Sie hat momentan keinen Job. Ich gehe zwar arbeiten, aber habe jetzt auch nicht die Motzkohle, weil ich ja Alimente bezahlen muss für die Kleine. Mhm. Da bleibt auch nicht viel hängen. Mhm. Da waren jetzt alles so Gesichtspunkte, die habe ich vorgetragen. Mhm. Gut, oder auch nicht gut. Es ist jetzt so, wie es ist. Das muss man jetzt akzeptieren. Es ist die Frage, wie du dich weiter verhältst. Ich finde, du solltest dich überhaupt nicht verhalten, sondern abwarten, nichts tun. Wenn, dann muss der Schritt von ihr ausgehen, auf dich zu. Aha. Also ich soll jetzt die Füße stillhalten. Was wirst du machen? Also sie hat ja schon heute wirklich schon das heftigste Mittel hervorgeholt, nämlich die Polizei angerufen. Ja. Ich würde ja gar nichts tun. Was aber damit hätte ich auch gar nicht gerechnet. Da habe ich auch kein Verständnis für. Weil ich bin so unehrlich. Ja, klar. Würdest du denn wieder zu ihr gehen wollen oder würdest du dich auf die Beziehung weiter einlassen, wenn sie jetzt sagen würde, pass mal auf, ich bin durchgedreht an dem Tag und tut mir leid und lass es uns nochmal versuchen? Ja, natürlich. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr Gefühle für sie habe, wie sie für mich. Mhm. Und das ist jetzt mein Dilemma dann halt, ne? Mhm. Peter, mehr kann ich dir nicht sagen, als dass du stillhalten sollst. Wenn du überhaupt noch eine Schnitte hast, dann indem du dich zurückhältst. Mhm, okay. Die weiß, was los ist und die wird auch wissen, dass du interessiert bist. Also wacht mal ab. Vielleicht ist das auch heute dadurch eskaliert, weil sie auch noch in einem Schockzustand war durch die Abtreibung und wer weiß, was alles in ihr vorgegangen ist. Lass sie mal ein bisschen in Ruhe. Okay. Ja? Ja, super. Wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen für die nächste Zeit mal ein bisschen mehr Achtsamkeit, ne, in allen Dingen. Ja. Das ist nicht so leichtfertig, finde ich, so eine Abtreibung. Ja. Gut. Lieber ja, Peter, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch. Dankeschön, Dank. Tschüss. Tschüss. 1.36 Uhr haben wir und hier ist Kathi. Kathi ist 24. Hallo Kathi. Hallo Kathi. Hallo Domian. So, um was geht's bei dir? Wir haben eben gelesen, dass du dich freuen würdest, mal wieder einen Twitterer zu sprechen. Ach ja. Dachte, das ist die Gelegenheit. Wir machen gerade ein Tweet-Up. Das ist ja lustig. Also du bist bei Twitter. Genau. Und da gibt es ja immer so eine ganz große, eine große Gruppe, die uns verfolgt, jede Nacht. Richtig. Und ihr immer mehr oder weniger nette oder auch böse Kommentare loslasst. Genau, genau. Das hat man mir schon zugetragen. Und wir machen gerade ein Tweet-Up. Ja, das erklären wir den Leuten. Das heißt, wir sitzen hier mit mehreren Twitterern, wir haben uns über Twitter kennengelernt und sitzen hier und belasten das WLAN, das häusliche WLAN mit unseren Smartphones. Achso, ihr seid jetzt real zusammen? Genau. Wie viele Leute sind das? Gerade sind wir 6, morgen sind wir so 15 bis 20. Ach, das ist ja lustig. Und ihr habt euch über diese Domian-Twitterei kennengelernt? Ja, über Twitter. Über genau. Twitter generell, ja. So, und was macht ihr jetzt? Jetzt verfolgt ihr erstmal unsere Sendung und dann? Genau, wir hatten vorhin noch eine Dildo-Fee da. Eine was? Eine Dildo-Fee. Eine Dildo-Fee? Eine Dildo-Fee. Was ist denn eine Dildo-Fee? Das ist eine nette junge Dame, die uns ein Sortiment an Erotikspielzeugen bestellt hat. Ja, das finde ich ja schräg. Das heißt, ihr seid nur Mädels. Sagen eine Tupper-Party, genau. Eine Tupper-Party mit Mädels und da kommt eine Dildo-Fee und hat euch schöne Dildos präsentiert. Genau. Und, habt ihr was gekauft? Ja. Einhelliges Lachen. Zum Beispiel du, Kathi, was hast du für einen Dildo gekauft? Wie heißt der? Gecko? Oder beschreib ihn mal. Das ist so einer, der auch aus dem Fernsehen bekannt ist, mit so einem großen und einem kleineren. Ah ja, ich weiß. Genau. Ist der elektrisch auch? Ja. Ja. Wie groß ungefähr? Oh, weiß ich nicht, 14 Zentimeter ungefähr. Also keine Übergröße? Ja, das ist so Standard. Was mögen die Frauen denn so in deinem Alter für eine Größe am liebsten? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ist es denn, dass ein bleiben wir mal bei den Typen, ein Typ, der sehr gut ausgestattet ist, sehr groß, auch großen Eindruck schindet? Ich bin da echt nicht die richtige Ansprechpartnerin. Warum? Frage. Bist du lesbisch? Ich habe da nicht so die größte Erfahrung drin. Bist du lesbisch? Nein. Nein. Das bin ich nicht, aber... Also noch nicht so große Erfahrung. Ich habe noch nicht so große Erfahrung, nein. Das ist total lustig. Ich war auch mal auf so einer Party, da durfte ich als Mann dabei sein. Ja, wir haben auch gerade zwei Jungs dabei. Ah ja. Und das ist schon eine irre Atmosphäre. Das ist so todernst, wie bei so einer Tupper-Party, stelle ich mir das vor. Gar nicht? Wir haben hier Sekt und... Ja, das schon. Aber die Verkäuferin dann, oder die Dildo-Fee, die preist das dann ganz, ganz ernsthaft an und das ist dieses... Okay. Ne, das ist so. Die hat alle unsere Witzchen mitgemacht. Ach so. Wir haben Twitter erklärt und... Alles nachlesbar. Genau. Was hat das gute Stück denn gekostet, deins? Oh, knapp 70 Euro, glaube ich. 70 Euro? Ja. Lust. Das ist aber teurer Selbstsex. Ja. Wenn du das abgearbeitet hast, musst du aber oft ran. Man kann es ja nicht nur alleine benutzen. Ach so, natürlich, klar. Ja. Ich verstehe. Die beiden Jungs, die dabei sind, ist ein Mädel mit einem von den Jungs zusammen? Nein. Nee. Die Jungs sind ein Pärchen. Ach, die Jungs sind ein Pärchen? Genau. Ach so, okay. Und die haben auch gleich kräftig eingekauft? Ja, die hatten nicht so das Richtige gefunden für sich. Das ist ja lustig. Also 70 Euro los. Und die anderen Mädels haben auch so viel Geld so im Durchschnitt ausgegeben? Ja, wir haben so im Durchschnitt knapp 100 Euro ausgegeben. Dann kann die Dildo-Fee aber sich freuen. Hat die aber ein gutes Geschäft gemacht. Das kann sie auf jeden Fall. Mann, das ist ja toll. Ja, ihr Süßen, jetzt hört ihr noch weiter unsere Sendung. Genau. Das ist ja eigentlich irgendwie auch ein bisschen komisch. Wir haben ja hier immer so einen Mix an Themen. Manchmal ist es ja sehr traurig. Ja. Zum Beispiel unser erster Anrufer. Genau. Und wie ist denn das denn, wenn ihr da so lustig drauf seid, habt eure Dildos vor euch liegen und hört dann so eine Sendung? Wie geht das? Die Dildo-Fee ist schon lange wieder weg, also das kam Gott sei Dank nicht in Korrelation. Nee, klar, aber ich meine, wenn ihr seid in guter Stimmung, ihr habt ein bisschen was getrunken und dann hört ihr plötzlich sowas. Kann man da dann richtig zuhören oder wie ist das? Da haben wir zugegebenermaßen nicht so ganz zugehört. Ja, kann ich dann auch verstehen. Ihr wollt ja Spaß haben jetzt, ne? Genau. Ja, und trinkt noch ein Säckchen. Richtig. Ja. Katja, grüß mal die anderen Süßen herzlich von mir. Mach ich. Und schönen Gruß an alle Twitterer. Und macht euch noch einen schönen Abend, wie und mit wem auch immer. Machen wir, danke schön. Alles Gute, tschüss. Also, tschüss. So, hier ist Bianca. Bianca ist 38, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Bianca, um was geht's bei dir? Hallo. Ja, ich habe ein Problem mit meinem Macker. Mit deinem Macker? Ja. Was ist denn da los mit dem Macker? Ja, ich bin mit dem zusammen seit 4,5 Jahren. Ja, also man kennt sich. Kennt sich. Ja. Und dann, der hat mir halt irgendwie gesagt, naja, mein Rechner, da gibt's keine Geheimnisse. Und naja, dann war ich halt an seinem Rechner und... Also er hat gesagt, bei seinem Rechner gibt's keine Geheimnisse, hat er gesagt. Ja, genau. Ja. Und dann war ich halt an seinem Rechner und dann ging sein MSN auf und dann habe ich halt, dort bei Mädels was gelesen, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Was hast du denn da gelesen? Tja, dass er sich mit einer Frau geschrieben hat, also mit einer Freundin, mit einer ehemaligen Freundin oder irgendwie sowas. Gab's da so einen Text und dann hat sie ihn gefragt, ja, und wie sieht's bei dir aus mit Partnerschaften? Da hat er geschrieben halt, nö, ich suche jetzt nicht, ich hab halt nur eine Ficke. Ich hab gute Ficke? Ich hab nur eine Ficke. Ach. Ja, und das bin dann ich. Seit 4,5 Jahren. Das würde mich ja an deiner Stelle umhauen. Das hat mich umgehauen und das haut mich heute noch um. Wann hast du das gelesen? Ungefähr vor 14 Tagen. Und hast du ihn darauf angesprochen? Kann ich nicht, weil ich kann ihn doch nicht darauf ansprechen, dass ich auf seinen Rechner rumgestöbert habe. Mhm. Klar. Ich meine, ich hatte das schon mal vor einiger Zeit, da habe ich mal unerlaubterweise sein Handy gelesen und hab da auch irgendeinen komischen Text gelesen und war dann ziemlich stinkig und ziemlich sauer und hab ihm das auch gesagt und, da war Polen offen. Das heißt, wenn du das jetzt sagen würdest, ich hab das gelesen, dann wäre, ja. Ich meine, natürlich hat er recht und du hast natürlich auch recht, dass du empört bist aufgrund dessen, was du da gelesen hast und dass man dich als Ficke bezeichnet. Dass er dich so bezeichnet. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Das ist eine schwierige Situation. 4,5 Jahre. Wie ist denn so sonst die Beziehung? Alltag? Normalität? Ja, naja, ich hab... Also, angefangen hat die ganze Beziehung eigentlich vor 4 Jahren. Da hat er damals zu mir gesagt, ja du, ich mag dich, und aber mit Liebe ist es nicht so. Und schauen wir mal. Mhm. Ja, und dann habe ich halt, ja. Ach so, und dann hat er nie irgendwann mal gesagt, dass er dich liebt? Nein, oh. Nie. Bis heute nicht. Aber ihr seid dann irgendwann zusammengezogen? Nee, wir leben auch nicht zusammen. Ach so. Das ist ja schon mal sehr praktisch. ja, ich meine... Wie man es nimmt. Ja, nee, je nachdem, was jetzt passiert, ist das praktisch, meine ich. Liebst du ihn denn? Ja, aber abgöttisch. Abgöttisch, aber er hat es noch nie zu dir gesagt. Ja. Das gibt mir sehr zu denken. Das heißt, das könnte ja wirklich sein, dass du so eine Rolle in seinem Leben spielst, dass du die reine Sexpartnerin bist und keine Herzenspartnerin. Ja, ich bin, ja, wir halt, wie ich das vor 14 Tagen gelesen habe, ich bin halt nur die Ficke. Was soll ich denn jetzt machen? Frag ihn doch mal ganz einfach. Ich kann ihm doch aber nicht sagen, dass ich schon wieder in seinem... Nein, das meine ich auch nicht. Frag ihn doch mal ganz einfach, was empfindest du für mich? Ja, habe ich schon versucht. Und dann? Ja, naja, dann kamen da so Sprüche wie, naja, wenn ich dir nicht reiche, dann müssen wir uns halt trennen oder irgendwie so ein Scheiß. Also das ist keine tolle Antwort. Nee, nicht wirklich. Du fragst, was empfindest du für mich, und dann sagt er dir sowas? Der kann mir nicht sagen, dass er mich liebt. Der liebt mich nicht. Der liebt dich nicht. Das glaube ich nämlich auch. Da musst du eigentlich auch gar nichts offenbaren, was du da gelesen hast. Eigentlich müsstest du eine Konsequenz aus dem, was du empfindest und eigentlich auch weißt, ziehen. Der liebt dich nicht. Aber ich liebe ihn. Ja, was soll ich denn machen? Ja, Bianca, aber zur Liebe gehören zwei. Und wenn nur einer liebt, ist es immer tragisch. Und dann muss man irgendwann, so traurig das auch ist, gehen, weil man sich sonst zu sehr erniedrigt. Dann ist man nämlich nur noch das, was er da auch geschrieben hat. Dann musst du Frau sein und stark sein und sagen, was okay. Was heißt denn Frau sein? Bei mir ist die Problematik, ich bin auch noch ein Borderliner und ich habe mir nach 3,5 Jahren schon wieder die Arme aufgeschnitten. Das heißt, es geht dir seelisch auch, psychisch auch sehr schlecht. Bist du in einer Behandlung? Nein. Nein. Warst du denn schon mal? Ich war in der Behandlung in München H für 9 Wochen, aber... Das hat nicht so viel gebracht. Nee. Ich verstehe. Dann, wenn man so seelisch labil ist oder ein bisschen angeschlagen, ist natürlich so eine Geschichte umso schlimmer. Das verstehe ich gut. Ich finde, du brauchst dringend Hilfe, psychologische Hilfe, Bianca. Und dann kannst du diese Sachen auch mit deinem Freund in der Therapie, in den Gesprächen mit dem Therapeuten besprechen, wie du weiter vorgehen sollst. Aber das ist der nächste Punkt, den du angehen musst. Du kannst das nicht so laufen lassen. Ich finde, perspektivisch musst du aus dieser Beziehung raus, die keine Beziehung ist. Aber zuerst musst du dir mal Hilfe suchen mit deiner Seele. Ja, aber ich liebe diesen Kerl. Was soll ich denn machen? Aber er liebt dich nicht. Das musst du dir immer wieder vor Augen halten. Und du kannst noch 10-mal sagen, ich liebe ihn, dadurch liebt er dich nicht. Das ist hart, ne? Das ist sehr hart. Das Problem ist ja, der ist ein ganz toller Kerl. Der bringt mich zum Lachen. Der ist ein absolut toller Typ. Ich meine, so viel wie ich gelacht habe in den letzten 4 Jahren, habe ich in den letzten, keine Ahnung, 14 Jahren nicht gelacht. Der ist Verstehe, das wiegt natürlich schwer. Und umso schwerer ist es dann noch zu sagen, ich gehe. Pass mal auf, Bianca, meine Psychologin hat mitgehört, die im Hintergrund sitzt. Ich möchte jetzt dringend, dass du mit ihr sprichst, um einige Vorschläge zu kriegen, was du therapeutisch machen solltest, unbedingt, ganz schnell. Das musst du machen. Geht um deine Gesundheit. Wie lange leidest du denn schon an dieser Erkrankung? Naja, nach dem Tod von meinem Mann seit 8 Jahren, 9 Jahren. Also du hast deinen Partner mal verloren damals. Ja. Und dann, das hat dich seelisch so umgehauen, dass du dann quasi erkrankt bist. Ja. Ich würde sagen, da knüpft jetzt meine Psychologin an. Liebe Bianca. Danke für das Vertrauen, dass du hier angerufen hast. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du von Magdalena, meiner Psychologin, angerufen. Okay. Von meiner Seite aus wirklich dringend therapeutische Hilfe und dann wird sich das andere regeln. Da bin ich ganz sicher. Ja? So, jetzt legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute von Herzen, Bianca. Danke, tschüss. Tschüss. So, und weiter geht es mit Wilfried. Hallo Wilfried. Hallo Wilfried. Hallo. So, da bist du, 60 Jahre. Ja. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, es geht um meine Frau. Sie ist vergangenen Samstag auf Sonntag verstorben. Und sie hat auch so eine sehr, sehr schwere Krebserkrankung gehabt. Und ja, das Problem war eigentlich so meine Schwiegermutter. Ich habe mir also selber um sie gekümmert mit Flüssignahrung. So, das habe ich alles selber so gemacht und habe es auch gerne getan. Aber es sind so unschöne Sachen abgelaufen, wo meine Schwiegermutter hingegangen ist und hat gesagt, der kümmert sich nicht ausreichend um die Flüssignahrung. Und das habe ich dann durch Zufall wieder gehört. Und sie hat sich eigentlich die 35 Jahre Ehe, die wir beide verbracht haben, immer wieder eingemischt. Mhm. Und das Dumme an der Sache ist, dass meine Frau auch immer wieder drauf angesprungen ist. Mhm. Ja, jede Ehe hat natürlich ihre Höhen und Tiefen. Ist deine Frau zu Hause gestorben? Nein, die war, also ich nenne die Krankenhäuser jetzt nicht, in einer Klinik. Mhm. Sie ist also erstmal, die kann ich nennen, in Thüringen operiert worden von Spezialisten, haben wir alle gehofft, es klappt. Mhm. Leider ist das nicht eingetreten, dann war sie ja im Körnerraum in der Klinik und die haben da so sehr, sehr viele Fehler gemacht und das war dann noch also halt erschwerend und ich habe sie dann vergangene Woche Donnerstag da rausgeholt und hier nach Wesseling geholt und die haben sich top und super drum gekümmert und ihr den Tod doch sehr erleichtert. Aber solche Bilder, wie wir sie nun mitbekommen haben, vergisst man einfach. Das muss ich nochmal fragen, weil ich am Anfang aufgrund einer Leitungsstörung das nicht ganz verstanden habe. Sie hatte eine schwere Krebserkrankung. Ja, sehr schwer. Ja. Und dann hat die Schwiegermutter sich bis zum Tode so eingemischt. Ich habe das nie die Gelegenheit, egal in welchem Krankenhaus sie waren, mal 10 Minuten mit meiner Frau alleine zu reden. Keine Chance? Keine Chance. Und das ging 35 Jahre so? Das ging 35 Jahre. Wie hast du denn das ausgehalten? Das weiß ich selber nicht. Wissen Sie, das kann ich auch noch dem sagen, alles würde in diesem Zeitrahmen bei Ihnen sprengen. Wie der Mann von meiner Schwiegermutter verstorben. Jetzt habe ich sie erstmal von zu Hause mit zu uns genommen, habe gesagt, bleib erstmal hier. Mhm. So, und habe ihr auch ein Zimmer eingerichtet. Und dann wollte sie aber dann nicht mehr zurück. Mhm. Aber man kennt es ja mal gemeint, dass das meistens, ich sag mal salopp, in die Hose geht. Und ich dachte, sie hat dann bei euch zu Hause gewohnt, die Schwiegermutter? Ja, ich habe oben ausgebaut. Und und habe gedacht, naja, vielleicht klappt es denn. Und ich hatte seit dem Zeitpunkt keine ruhige Minute mehr. Wenn ich habe früh und spätig gemacht, wenn ich aus der Spätig morgens, ich meine, es habe neun aufgestanden. Ja. Und so war die nur irgendwas gehört hat, war sie hier unten. Aber sag mal, das muss doch dann für deine so schwerkranke Frau auch eine ganz schlimme Belastung gewesen sein, die Spannung zwischen ihrer Mutter und dir. Sie saß da zwischen zwei Stühlen und ich habe dann auch schon mal gesagt, ich sage, Mensch, deine Mutter, ich sage es schon wieder. Und für sie war es dann auch schwer, deren beibringen zu müssen. Man macht das doch nicht. Was war das jetzt mit dieser Flüssignahrung? Sie war nicht mehr in der Lage zu essen, weil es gleich wieder erbrochen wurde. Und das ist ja Flüssignahrung. Sie hat einen Port, wo dann diese Flüssignahrung läuft. Und es ging auch total sogar normale Kochsalzlösung. Und von abends 7 bis dann zum nächsten Morgen eben diese Flüssignahrung. Ja, und was hat die Schwiegermutter damit zu tun? Ja, sie war jeden Abend hier. Ich musste sie also abends holen, 6:30, und gegen 10, 11, 12 wieder nach Hause bringen. Und ich sollte das nachher nicht mehr, weil irgendwo hat man ja auch, erschöpft. Und das war aber nicht so ganz in ihrem Sinne. Und so ging das hin und her. Und ich vergesse eins nie, das war für mich sehr gravierend. Ich habe mich wirklich schlau gemacht, also über den Krebskompass und so sind wir auch an diesen Spezialisten geraten. Und da kam sie in der Apothekenschau, hat irgendwas über Krebs gelesen. Hatte ich nur gesagt, da werden doch diese Themen nur gestriffen. Mhm. Es steht doch nichts Spezielles über diese Krankheit. Mhm. So. Und da sprang sie auf und meinte, du bist auf meins wohl, ich wäre auch nur dumm und halte und so. Und meine Frau, die war da noch nicht ganz so, also sprang auf und sagte, ich ziehe hier aus, im Nachhinein meine Tochter, ich ziehe hier aus. Und ich habe doch aus meiner Sicht hier wirklich nichts gesagt. Ich finde das ganz erschreckend, dass ihr beide, sowohl du als auch die Schwiegermutter, nicht die Größe gehabt habt, diesen Streit von der sterbenden Frau fernzuhalten. Jetzt, ich könnte Ihnen das vorstellen, ich habe es auf Handy drauf aufgenommen. Ich habe ihr gesagt, hör mal zu, als die Differenzen, die wir beide haben, machen wir unter uns aus, bei dir zu Hause oder irgendwo in einem Café, wenn dir was an mir nicht passt, aber Marlene, lass mal damit in Ruhe. Genau, das hast du zu der Schwiegermutter gesagt. Das habe ich zu ihr gesagt. Ja. Und es hat noch keine 2 Tage gedauert, da hat sie schon wieder irgendwas gesagt und dann bin ich zu ihr rüber und habe gesagt, hör mal, wir hatten doch eine Abmachung, dass du das nicht tust. Und die wurde total hysterisch und keine Ahnung, da habt ihr keine Chance. Wenn das aber 35 Jahre so gegangen ist, wieso hast du das nicht beendet, indem du die Ehe verlassen hast? ich habe meine Frau schon geliebt und ich wollte eigentlich auch nicht loslassen. Ja, aber 35 Jahre wird man ja irre, wenn man sowas mitmacht. Ja, nur jetzt, ich muss noch was sagen. Meine Schwiegermutter hat 13 Jahre hier gewohnt bei uns zu Hause. Und es wurde dann nachher so extrem, dass sie auch so nirgendwo mehr Ruhe hatte, ob in eine Garage ging, im Keller oder in Schuppen, ist doch mal egal. Sie war immer hinterher. Und ich habe ihr auch gesagt, komm doch morgens bitte nicht so früh, wenn du im Irr kommst, sollst du mir ja recht sein. Und sagte die zu mir, ich weiß, dass du das nicht gerne hast, ich komme aber trotzdem. Ja, aber da muss doch deine Frau auch eine Position gehabt haben. Ja. Da muss ich dazu sagen, sie ist eine sehr enge Tochter-Mutter-Bindung. Das heißt, die Mutter, die Tochter, also deine Frau hat sich mehr, hat sich nicht wirklich eingemischt und hat die Mutter machen lassen. Ja, so würde ich sagen. Könnte man natürlich auch der... Ja, richtig, kann man auch. Ja, kann man irgendwie. Könnte man so sagen. Jetzt ist deine Frau am Wochenende verstorben. Ja. Du klingst aber gar nicht so traurig. Das ist, ja, doch, ich bin schon da. Ich will mal so sagen, um Gottes Willen, nicht das verstehen, das ist nicht falsch, dass sie nicht mehr da ist. Das ist ja nur ganz, ganz schlimm. Und man erhofft sich ja immer, sonst wäre ich keine 35 Jahre bei ihr geblieben. Hm. Die Hoffnung gibt es, die stirbt eigentlich zuletzt. Und aus dem Grund, und ich habe auch eine Tochter. Ihr habt eine gemeinsame Tochter? Wir haben eine gemeinsame Tochter und sie hat mich wirklich tatkräftig unterstützt in dieser Sache. Und der Tod meiner Frau, wie es denn abgelaufen ist, die letzten anderthalb Stunden, war so furchtbar. Mhm. Und es war für sie der erste Tote, den sie sah und dann noch die eigene Mutter. Mhm. Naja, das muss man erstmal wegstecken. War bei dem Sterbeprozess die Schwiegermutter auch dabei? Und du und die Tochter? Und die Tochter, ja. Habt ihr da wenigstens den Mund gehalten? Ja, das ging. Das ging. Mhm. Das ging. Wie war das denn, nachdem der Tod eingetreten war? Ja. Herrschte denn da Frieden zwischen dir und der Schwiegermutter? Ja. Daher. Ja. Wie siehst du jetzt die Zukunft? Die Zukunft, das ist eigentlich, da geht meine Frage hin eigentlich an Sie. Ich will nicht sagen, es ist Hass. Aber ich habe der vor, wie die Krankung begann und so. Wir waren auch in der Uniklinik Köln gewesen, meine Frau war gegenüber bei der Blutabnahme und sie aus heiterem Himmel entstrahlt vom Zaun gebrochen. Das wurde denn so massiv und meine Frau hätte es mitgekriegt. Okay, ich verstehe schon, dass es heftig war. Wie geht's weiter? Ja, das weiß ich. Ich möchte mich am liebsten von ihr zurückziehen. Ja, dann mach es doch. Ja. Dann mach es doch. Ja. Was spricht dagegen? Ja, sagen wir, dass sie wissen, so ein bisschen war. Sie hat also schon ein psychisches Problem, in dem, dass sie, wenn sie über die Straße geht, kann sie keine 100 Meter weiter gehen bis zu einem anderen Haus, wenn sie von mir aus da jemand besuchen möchte. Was das im Einzelnen ist, das weiß ich nicht. Und hast du ihr bisher geholfen, weil? Ja, selbstverständlich. Mhm. Das ist aber eine vertrackte Sache, man 35 Jahre so in einer hassenge Verbindung verknüpft ist, da rauszukommen. Ich kann dir nur sagen, dass ich so etwas nie hätte aushalten können. Ich hätte es auch nicht gemacht. Und wenn es dann so gekommen wäre, oder wenn es so kommt wie jetzt, dass die Frau gestorben ist, würde ich mich zurückziehen. Ja, du bist ja so voller Zorn und Hass auf diese Frau, die hat dir 35 Jahre deines Lebens verseucht. Dann, so hart das auch klingt, dann müssen andere Wege gefunden werden, dass sie Hilfe kriegt. Aber nicht mehr über dich. Ja. Weil ihr werdet euch wahrscheinlich, so wie du es mir gerade geschildert hast, immer und immer und immer wieder in die Haare kriegen. Wahrscheinlich das nächste Mal schon nach der Beerdigung. Ja, da ging es ja auch schon los. Ich den Bestatter dann und bestellen würde, dann habe ich sie informiert, ich habe den noch nicht erreicht. Mhm. Ich versuche es in ein paar Minuten nochmal. Ja. Und sie hat mir gleich auch dann gerufen. Aber Wilfried, ich muss ganz unhöflich sein und unterbrechen, weil die Sendung vorbei ist. Das tut mir sehr leid. Ich wünsche dir alles Gute. Ich würde weggehen von dieser Frau und wünsche dir alles Gute. Tschüss. Tschüss, machen. Ihr Lieben, schönes Wochenende. Am Montag sind wir wieder da, dann mit einer freien Themennacht. Bis dahin. Tschüss.